Solche planvolle Dreifaltigkeit des textlichen Gesamtkomplexes beweist mit voller Evidenz die künstliche Entstehung, die Fälschung sowohl der Standardkodizes als auch aller ihrer Abkömmlinge bis in die Zeit der hochmittelalterlichen Fälschungsaktion. Abschriften nach jener Aktion konnten dann zunehmend in gutem Glauben an die Echtheit der Vorlagen erfolgen. Unser anscheinend so belangloses Variantenbeispiel Matthäus 10,3 mit dem schwankenden Jüngernamen verrät uns die Künstlichkeit der dreigeteilten Textüberlieferung mit verblüffender Offenherzigkeit. Man stelle sich die Situation einmal praktisch vor. Drei Schreiber, angeblich des 4., 5. Jahrhunderts, sind damit beschäftigt, Handschriften des Neuen Testamentes herzustellen. Sie arbeiten unabhängig voneinander. Der eine weiß nichts vom anderen. Nun kommen sie bei Matthäus 10,3 an und hier herrscht aus irgendeinem dunklen Grunde Unsicherheit hinsichtlich des Jüngernamens. Auslassen wollen die Schreiber den Namen nicht, also müssen sie sich entschließen, einen, den sie für richtig halten, hinzusetzen. Es wäre ein auffälliger Zufall, aber immerhin ein natürlicher Zufall, wenn die unabhängig voneinander arbeitenden Kopisten alle drei denselben Namen, entweder alle den Thaddäus oder den Lebbäus oder sonst einen Namen wählen. Es könnte ebenfalls die Laune des natürlichen Zufalls gefügt haben, dass alle drei Schreiber drei verschiedene Namen nennen. Ja, wir wollen es noch für einen natürlichen Zufall ansehen, wenn zwei Kopisten den gleichen Namen und der dritte einen anderen hinschrieb. Es ist aber kein natürlicher Zufall mehr, wenn in der Namengebung ein Schema, ein Prinzip offenbar wird. Das Schema lautet XYXY. Die Anwendung dieses Prinzips ereignet sich nicht mechanisch, selbsttätig. Sie setzt bewusste Operationen mit dem Widerspruch und dessen Aufhebung, das heißt ein Übereinkommen, voraus. Die drei Schreiber müssen sich vorher besprochen haben. Sie können nicht unabhängig voneinander ans Werk gegangen sein. Eine Konferenz der alten Kopisten der Standardkodizes B, D und A ist nicht bloß unwahrscheinlich, eine solche Zusammenkunft oder briefliche Verabredung unter ihnen ist bei Annahme der Echtheit der Überlieferung unmöglich. Denn Kodex B entstand angeblich anfangs des 4. Jahrhunderts, A Anfang des 5. Jahrhunderts und D zu Ende des 5. Jahrhunderts. Auf natürliche Weise lässt sich also die im Behandlungsprinzip des Widerspruchs offenbar werdende Übereinkunft der drei Kopisten nicht begreiflich machen. Dann aber muss das Phänomen künstlich erzeugt sein. Das bedeutet, die Handschriften B, A und D wurden in derselben Werkstatt angefertigt, nämlich in der Werkstatt der mittelalterlichen Fälschergenossenschaft. Kodex S ist zur Unterstützung von B später sehr wahrscheinlich erst im 19. Jahrhundert fabriziert worden. Zweitens, das Vaterunser. Das Vaterunser steht seit je als ein der wertvollsten Stücke des christlichen Glaubens und Lebens im höchsten Ansehen. Vorausgesetzt, Jesus und die Jünger waren historische Gestalten, dann musste ohne Zweifel dies Mustergebet, das der Meister seine Jünger lehrte, zuerst im Kreise der engsten Anhänger und bald auch in den urchristlichen Gemeinden zu den allerbekanntesten und in seiner Form fest und einheitlich überlieferten Äußerungen Jesu gehört haben. Denn der Meister hat, als er das Gebet lehrte, also die Jünger anhielt, es sich einzuprägen, geboten: Darum sollt ihr also beten. Somit bestand keine Gefahr, dass das Vaterunser im Laufe der Tradition aus Unsicherheit über seinen Wortlaut Veränderungen erfuhr, indem man etwa die Zahl der Bitten bzw. ihre Reihenfolge vergaß. Der Wortlaut war ja auch angeblich sehr bald von den Evangelisten schriftlich fixiert worden, allerdings nur von Matthäus und Lukas. Die beiden anderen Evangelisten hielten es sonderbarerweise nicht für nötig, das Herrengebet mitzuteilen. Überliefert ist also das Herrengebet, das Vaterunser, von Matthäus 6,9 bis 15 und Lukas 11,1 bis 4. Schlagen wir nun den Text in den Urkodizes nach, und zwar zuerst den Matthäusbericht, so stellen wir fest, dass alle wichtigen Handschriften, von inhaltlich unbedeutenden Kleinigkeiten abgesehen, in der Textwiedergabe miteinander übereinstimmen. Dann mustern wir die Urahnen an der Parallelstelle im Lukasevangelium und stoßen auf eine ungeheuerliche Tatsache. Wohl bringen die Handschriften S, A, C, D und auch im Lukasevangelium die sieben Bitten genauso, wie sie bei Matthäus lauten, aber gerade die angeblich älteste Handschrift B bietet ein Vaterunser mit nur fünf Bitten. Im Kodex B fehlen beim Lukas die dritte Bitte, dein Wille geschehe, und die siebente Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Und damit noch nicht genug der Überraschung, auch noch eine Reihe anderer Kodizes, wie die Altsyrer, kennen das um die zwei Bitten verstümmelte Herrengebet. Das Faktum dieser einschneidenden Varianten darf von uns nicht bloß vermerkt werden, es schreit nach einer Erklärung. Wie konnte nur so etwas geschehen? Wie ist es bloß möglich, dass der Schreiber der Handschrift B und die Schreiber der altsyrischen Kodizes zwei Bitten auslassen konnten? Die Schreiber waren doch Christen, die ihr Vaterunser genauso gut und richtig im Gedächtnis bewahrten wie ihre Glaubensgenossen. Dass hier nicht ein Irrtum, nicht ein Versehen der Kopisten im Spiele ist, darüber sind sich auch die theologischen Forscher einig. Dann bleibt aber bei Annahme einer natürlichen Entstehung der Varianten nur die eine Erklärung übrig, die schwere Verstümmelung sei von den Abschreibern absichtlich vorgenommen worden. Und diese Erklärung taugt am allerwenigsten. Sie ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wenn wir nämlich die Angelegenheit im Leben der Urchristenheit sich abspielend annehmen und betrachten. Was für irrsinnige Gesellen müssen jene Schreiber oder deren Auftraggeber gewesen sein, wenn sie auf den Gedanken verfallen konnten, das allbekannte Gebet des Herrn nach eigenem Gutdünken umzuändern? Hätten sie das dennoch gewagt, sie wären im wirklichen Leben mit ihrer Verkrüppelung gebührend von den Mitchristen zurückgewiesen worden. Wir können uns vorstellen, wie verzweifelt die Theologen nach einem Ausweg aus dieser Situation gesucht haben. Irgendwie muss doch eine Erklärung für das rätselhafte Verhalten des Schreibers von B zu finden sein. Sie glaubten denn auch einen letzten Ausweg entdeckt zu haben, um das Dasein der Varianten doch noch als natürlich begreiflich zu machen. Man argumentierte, die Schuld liegt nicht bei den Kopisten, sondern beim Verfasser des Lukas-Evangelium. Nimmt man an, Lukas selbst habe das Gebet bewusst gekürzt, dann ist nach diesen Kritikern alles in Ordnung und bestens begreiflich. Wirklich? Der Theologe Feine bemerkt in seinem Buch über Jesus bezüglich dieses Punktes, hinsichtlich des Vaterunsers liegt die Annahme nahe, Lukas, der ja auch sonst oft gekürzt hat, habe in der Erkenntnis, dass Jesus ein kurzes Gebet habe formulieren wollen, in der dritten und siebenten Bitte nur Ausführungen der zweiten und sechsten erblickt. Also, Lukas nahm an, Jesus habe wollen. Was Jesus wirklich gesagt und gelehrt hat, dass er in diesem Falle sieben Bitten anbefahl, das ist nicht maßgebend für diesen frommen Evangelisten. Was hiermit die Theologen einem Urchristen unterstellen, klingt nicht bloß unwahrscheinlich, es ist praktisch betrachtet glatt unmöglich. Im wirklichen Leben der urchristlichen Gemeinden hätte niemand, auch Lukas nicht, die Verwegenheit und Pietätlosigkeit besessen, am Gebet des Herrn, das alle Welt in seiner echten ursprünglichen Fassung kannte, zu deuteln und zu verbessern. Wie man darum diese Sache auch drehen und wenden mag, ob man die Verkürzung des Vaterunsers den Kopisten oder den Evangelisten zur Last legen will, eine natürliche Erklärung der Varianten im Lukas-Evangelium des Kodex B lässt sich nicht auffinden. Das bedeutet, das Phänomen wurde künstlich erzeugt, und zwar geschah die Anbringung der Textvarianten bereits im Zuge der Fälschungsaktion aus dem Zwange theologischer Erwägungen heraus.